manchen Augenblicken nur. Wenn ich dich anschau, kommt mir vor, dass du sehr verändert bist und so manches schon vermisst. Die Liebe ist zum Alltag geworden. Du glaubst, du hast so viel verloren. Aber glaub mir, manchmal geht's mir grad genau wie dir. Die Zeit vergeht, das ist keine Frage. Und jünger werden wir nicht grad. An den Kindern, ja, da merkst viel zu schnell, kommt schon der Herbst. Die sagen, mein Geld, es geht nicht zusammen, weil man's wie immer zu wenig haben. Auf Sparation, die Leidenschaft, das haben die Jahre alles geschafft. Du bist auf See, in a andere Welt, weil von früher dir das Feuer fällt. Glaub mal, mir geht's genau wie dir. Es schaut nicht an, wir suchen's wieder miteinander. Nur ein paar Tage möchte ich mit dir anders leben als wie bisher. Nix mehr hören und nix mehr sehen von unserem jetzigen Leben. So viel haben wir zwar schon versammelt, von so viel Schönen haben wir getrennt. Fang mal von vorn heut wieder an und halt mal fester wieder zusammen. Wir machen ganz verrückte Sachen. Ich möchte singen, ich möchte lachen. Möchte unbeschwert mit dir wieder sein, wie es früher war. Wir haben uns gern, da fällt's nicht schwer. Ich möchte vom Leben ein bisschen mehr, dass wir uns nie mehr verlieren und das Feuer wieder spüren. Du bist auf See, in einer anderen Welt, weil von früher dir das Feuer fällt. Glaub mal, mir geht's genau wie dir. Es schaut nicht anders aus in mir. Dein Paradies ist lang noch nicht. Es ist ja nur ein bisschen anders worden. Sei nicht traurig, gib mir deine Hand. Wir suchen's wieder, wieder nach. Du bist auf See, in einer anderen Welt, weil von früher dir das Feuer schau nicht an.